Jeder hat von uns eigene Erinnerungen daran. Ich auch. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Bruder zusammen war, an irgendeinem Adventssonntag. Wir hatten uns mit Erfolg vom Gottesdienstbesuch gedrückt und waren zu Hause. Und wir hatten vorher schon gesehen, dass unsere Eltern so große Pakete ins Haus trugen. Und dann haben wir alles durchgesucht und wo können solche Sachen sein? Natürlich in dem riesigen Kleiderschrank im Schlafzimmer. Und dann haben wir gewühlt und wir haben es natürlich gefunden. Eine Dampfmaschine vom Vater, liebevoll restauriert, und eine Eisenbahn, aber nicht elektrisch, die musste man immer aufdrehen, dann fuhr sie immer im Kreis. Die Eltern waren in der Gemeinde, waren nicht da, sonntags morgens, und mein Bruder und ich haben das dann ausgepackt. Und wir standen da, wie schön, wie schön, wie schön. Immer wieder diesen Satz, den werde ich nie vergessen. Aber dann hört es auf, schön zu sein, weil wir so begeistert waren, wir hatten die Zeit vergessen und die Eltern standen im Türrahmen. Ja, das Weihnachtsfest, das war denn nicht so schön in Sachen Erwartung, weil wir die Freude schon vorweggenossen hatten. Wir wussten ja, was wir zu Weihnachten bekamen. Seit dieser Zeit habe ich nie mehr vorher nachgeguckt, was in irgendwelchen Päckchen drin ist. Die Kindheit ist vergangen, aber geblieben ist die Sehnsucht. Und jedes Jahr um die Weihnachtszeit beschleicht sie uns neu. Noch einmal so fühlen können, noch einmal so frohe Erwartungen haben, sich noch einmal so freuen können. Wie schön, ach, wie ist das doch so schön.